Versprechen, mein Haus zu schonen, kann uns nicht hindern, vorsichtig zu sein. Eine neue Heimstatt schießt ein Verein zu großer Wärme. Schlaft aus, wenn ihr das Feuer knistern hört, bedeckt es nach dem Tode eurer Brüder. Wir berufen sein, eine stolze Herrschaft neu zu errichten. Es kommt ein frohe Auferstehung schenkt. Ihr wisst, dass ihr hier nichts finden könnt. Was wollt ihr also? Sie sollen nicht vergeblich gekommen sein, ein langes Malmes und Malmenspiegel. Für euch das Narrenschiff verbrennt die Schellenzunft. Das Feuer geht vom Feuer sich verdorben. Ihr sucht, was zu verbrennen ist, packt dies alles ein. So hält ein Fürstversprechen und ihr. Jeder dient nach seiner Art, den Schlüssel zu Gottes Wohlgefallen, wir kennt ihn. Das ist alles fort mit euch. Ein Versprechen gegen Luther, gegen deutsche Glaubenskraft. Er ließ uns der Winter bis zum Verrat. Er ließ uns der Winter bis zum Verrat. Im Verrat zu trauen. Seid nicht töricht, was man auch verkraft an Büchern. Ihr wisst, dass das Wort nicht verwirrt. Was man euch genommen hat. Gelobt schweigen. Ein Brief Luthers an den Kardinal. Lest. Es ist meine Meinung, dass ich eurer kurfürstliche Gnaden in den ehelichen Stand begeben und das Bistum zu einem weltlichen Fürstentum machen und den falschen Namen und Schein des geistlichen Standes fallen und fahren lassen. Ins Mosambik soll der Strafe Gottes zuvor willkommen und den Satan bekündet ihr mit Würden noch mit Beben. Zweitens ist jetzt auch der gemeine Mann so weit unterrichtet und zu Verstand gekommen, dass er weiß, wie nun der geistliche Stand und nichts will man dann wieder den Strom fechten und etwas halten, was nicht der Alten sein will und kann. Ein Vorbild wäre kurfürstliche Gnade, weil sie gleichsam hinter den deutschen Landen eines der größten Häuter ist. Das würde viele Leute beruhigen und gewinnen und andere Bischöfe nachziehen. Muss aus dem westerlichen Stande christlich entstande in den Seligen und gehört mich nicht an der Ehe hinein. Es ist Gottes, wenn und will, dass ein Mann es ist Hungerzeit, jedem Mann die Gelegenheit versäumt und später nicht mehr dazu kommen kann. Das ist hohes Spiel, wir ändert dran die Welt. Der stärkste Kirchenfürst in Deutschland, ein Schritt vom ungeheuren Volken. Er hält das Geschick des Reiches in der Hand. Der Sieg des neuen Glaubens. Uns kann nichts gelegener kommen, was aber

sagst du voll Sicherheit, woran leidest du? Als Hasses könnte. Wir sind im innersten Grund verbunden, da du mich zu dir zogst und mir alles, was dir Sehnsucht bewahrtest. Ich in dir fühle Sieg und gewandene Armut. Nimm mich zu gnädige Lösung zu finden. Doch was soll dir ein greiser Mann? Alter kann mit Jugend nicht zusammen gehen in einem Nass. Krieg ziehe ich. die Antwort auf alle Rätsel. Wem gilt deine Arbeit? Wozu trägt dich die Erde? Dann liebe ich dich, bereit findet sie mich, das Schwerste zu ertragen. Mit mir darfst du nicht gehen, ich muss dich lassen. Rettest du mit mir das Leben? Du sollst mit Mut auch dein eigenes Schicksal erkennen. Lass mich zu dir tragen. So den eigenen Weg. Töten, der mich presst, leuchtete in des Feuers Schein. Ist an seinem Brand dein Entschluss nicht gereift? Du kannst so ruhig sein. Stein härtet sich im Feuer, in Flammen blüht die neue Zeit. Aus unseren Büchern wird verjüngt Kraft und Sinn des Wortes erstehen. In Torheit lasst die Narren toben auf eine neue Welt, auf unseres Glaubens Sieg. Schafft die Bahn von der bekehrten Licht erhält.